Massenmedienvieler Länder berichteten vom 13. bis zum 20. Februar über die revolutionäre Tätigkeit des verehrten Marschalls Kim Jong-un. Die Nachrichtenagentur Prensa Latina und die Zeitung Granma in Kuba, der Fernsehsender in Myanmar und die Internet-Homepages der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Paektusan und der punglichen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea meldeten, dass Kim Jong-un zum Tag des leuchtenden Sterns den Sonnenpalast Kumsusan besucht hatte. Die Hongkonger Zeitung Da Gongbao, die Zeitung South China Morning Post und der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix in China und die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim-Jong-Ismus-Studienkomitees und des Afrikanischen Komitees für die Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Hauptsitz in Nigeria teilten mit dieser Nachricht mit, dass er an der zentralen Veranstaltung zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il teilgenommen hatte. Die russische Zeitung Zabutra, die indische Asia Khabar Daily und die Internet-Nachrichtenagentur Voice of Millions in Indien, die nepalesische Zeitung Arpan, die ägyptische Egyptian Mail und die Internet-Homepages des nepalesischen Journalistenvereins zum Studium der Soziologie und Songun-Politik, der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, des nigerianischen Nationalen Kim-Jong-Ismus-Studienkomitees, des Nationalen Soziologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo, der bulgarischen Kim-Jong-Ismus Kim Jong-Ismus Studiengruppe und der spanischen Soziologie-Studiengruppe PASCO brachte Nachricht darüber, dass Kim Jong-un den Testschuss der strategischen ballistischen Bodenmittel- und Langstreckenrakete des Typs Bukusung 2 vor Ort angeleitet hatte. Die Massenmedien zeigten die Bilder von Kim Jong-un.